Was hat dich nur veranlasst, die Heimat zu verlassen, wohin du offensichtlich gehörst, und unsagbare Strecken zurückzulegen, nur um ein mittelloser Emigrant in einer gebildeten, hochkultivierten Gesellschaft zu werden, die offen gesagt auch sehr gut ohne dich ausgekommen wäre? Der Krieg. Was sagst du? Nun ja, mein Vater wurde ermordet. Und der Rest meiner Familie kam vor ein Erschießungskommando. Unser Dorf wurde niedergebrannt und jene, die es schafften zu überleben, mussten fliehen. Ich habe sie wegen des Krieges verlassen. Ich verstehe, dann bist du im Grunde eher so etwas wie ein Flüchtling. Wir sind das Volk, sind das Vieh für die Politik, für die Shit-Therapie, die sich solidarisch spricht, aber ordinary ist. Doch die Industrie hält die Rollenspiele einem goldenen Strick. Offensichtlich lockert der Strick sich kurz und wird zu einem Moshpit aus Betroffenheit im Rappen nicht der betroffenen Schweine. Doch offensichtlich sind die Rollen ordentlich verstrickt im Kamerablitz. Leider, sodass es massentauglich aussieht, wie eine hellblaue Bommelmütze der 70er-Kids. Doch die Identität ist verboten, bleibt wie ein Stealth-Flight-Helikopterschütze, der einem Cockpit des Helix auf dem Bildschirm blicken per Joystick. Trigger switchen sind danach zu sehen, so gemüssend wie die Kids des frühen Teletubbies. Sie kickten, ouch, wir sollen auf gespreizten Sprüchen angespeist vor dem Wolfe sitzen bleiben, als wüssten wir nix. Die Bewegung stirbt eh mit der Zeit. Ob du toll demonstrierst oder demotiviert das Emo spazierst auf einem Bahngleis vorm Nahen, weißt du, demonstrierst das Scheitern von Ressourcen, der Untastbarkeit, keinerlei Schranken, und lass jetzt reibungslos Fehler machen, die erfahren es bestenfalls in einigen paar Jahren, nebenbei kleingedruckt im Zuge eines inszenierten Schauverfahrens eines alten Mannes, der handgreifend auf dem Leichenwagen seine traurigen Taten beischen. Bleibt es meinungs, mache keine Angst, ich sorg dafür, denn die Macht korrumpiert. Ich sorg dafür, denn die Macht korrumpiert. Ohne das Wissen der Zusammenhänge, 9-11, Terroristen, Terroristen, Terroristen und die Gehirnwäsche. Wenn man die Weltpresse folgen, wird man sehr nachdenklich. Man sieht Menschen mit einem Schnips und einem fetten Grinsen im Gesicht. Die Blätter heften Gräber ihrer Kinder schaufeln. Bei dem ersten Spatenstich haben tausende Berater im Marketing sitzen, haben Kapitalisten und Waffenfabriken, haben Arsenale an Anwälten und Steuerfiskuslücken. Und wenn das Glück irgendwann vom Himmel fällt, fangen sie des Nachts an, diese Sternschnuppen zu zählen und stellen Leute an, um diese zu pflücken und zu verkaufen, wie es austauschbaren Genen geht. Ich sag da nur, Monsanto zum Beispiel, Hybrid, ihr habt's echt drauf, Leute, bam. Diese Welt ist untertan, das ist reine Systematik. Der Kleine bleibt klein und der Adel bleibt adlig. Es ist scheißegal, Paragraph bleibt Paragraph. Ob es wahr oder falsch ist, ganz egal. Sei dahingestellt, wie ein Mensch in der Zelle. Like a man in a cell, ohne Nacht, ohne Taglicht, ohne Anwalt, ohne Rechte, Hauptsache man war's nicht. Hauptsache niemand fragt jemals danach, Bitch. Mit dieser Mentalität, dieses denkenden Wesens, ist ein Virus, der den Weg ebnet. Für was? Für wen? Für was? Für wen? Naja, für dich nicht. Wenn sie das noch hören können, wurde es noch nicht berichtigt. Und noch ich nicht des bezichtigt. Moderne Sturmmasken werden nicht mehr gestrickt, nicht. Sie sind so digital wie die Medienpolitik. Die wahren Warlords waren noch nie am Tatort. Bring sie dahin, weil dort Krieg ist. Bring sie dahin, es herrscht Krieg, Bitch. Bring sie dahin, weil dort Krieg ist.